Mister, he just has to pee on everything. Pipes muss überall hinpinkeln. Come on. Jetzt macht er auch noch ein Häufchen. He's got a poop. Oh no. Do you have to pick up? Yeah. This is my job. I'm a professional shit picker upper. That's ich bin eine professionelle Hundekacke-Aufsammlerin. I pick up dog shit for a living. Bay Area Disrupted. Feature von Andreas Bick. Come on, Pipes. So here's one under construction right there. You see the black tarps? Hier wird gerade gebaut, gleich da. Siehst du die schwarzen Planen? Come on. This is new too, and this one's hideous. Das hier ist auch neu und das ist ja wohl abscheulich. Ich meine, guck's dir an. Ich weiß nicht, ob du auf die andere Straßenseite gehen willst. Ich meine, es sieht einfach so billig aus. It's like these screws on the outside. I mean, a lot of the artists moved out of San Francisco years ago. Viele Künstler sind halt schon vor Jahren aus San Francisco weggezogen. Ich bin jetzt seit 6-7 Jahren in der East Bay, weil es so schwierig ist, in der Stadt was zu finden. I literally lost like 2 places in a row. This past fall, I was really impacted by these high-rises that went up because letzten Herbst hat mich das ziemlich umgehauen. Diese ganzen neuen Hochhäuser. Ich könnte mir das nie leisten. Als ob es für mich keinen Platz mehr gäbe in dieser Stadt. I don't know, somehow these high-rises seem to sum it all up for me. It's getting to the point where it's hard to even survive here. Es ist schwierig, hier überhaupt noch zu überleben. Ein normales amerikanisches Leben zu führen und einmal im Jahr in den Urlaub fahren zu können. How much money you have to make in order to live what's considered a normal American life. Das liegt im Einkommensbereich, den sich die meisten Leute nicht mehr leisten können. Good. How are you? I'm good. So you're coming out to the Bay Area? Yeah, it will be in 2 weeks. Cool, that's great. I've got this room that we have on Airbnb, so you can stay in that one. Okay. I think you'll really like it. Yeah. Ich kenne Noah schon seit ein paar Jahren. Er ist Musiker und DJ und lebt in der Nähe von San Francisco. Yeah. Noah gilt als Mitbegründer des Glitch Hop, einer kalifornischen Variante des Dubstep. I'm meeting this singer Candace, who wrote a protest song about the changes in San Francisco. Do you know a good studio where we can record a song? Yeah, I know a couple places. You know, there's one that has some really nice old school Neve kind of gear. Oh, okay. Schon mal auf Band aufgenommen? Nein. Also ich nehme mich auf diesem Band auf. Das sind 16 Minuten 40 Sekunden. Diese Bänder kosten $320. Ja. Wir haben 124 Bänder, das müsste also reichen. Aber die Idee ist, das hier nicht als Tiefkühlkost anzusehen, sondern als eine ganzheitliche Performance. Candace Roberts ist Sängerin, auch wenn sie von der Musik schon lange nicht mehr leben kann. Aus einer Mischung aus Wut und Ohnmacht über die rasanten Mietsteigerungen in San Francisco hat sie einen Protestsong geschrieben. Let me just tune this real quick, make sure we're still good. I fell in love with a girl who was sort of a saint, and her name was Fran Francisco, San Francisco. She had long wild hair and a loud belly laugh. She said, come as you are, you can fly whatever flag. It was love. It was love. promised the sky. This was more than just a fling. They beat friend down and smashed her face into dirt. They slowly bent her over, ripping off her skirt. Ich besuche Candace in einem Apartment im reichen Viertel Potrero Hills in San Francisco, in dem sie vorübergehend wohnt. Die Luxuswohnung kostet mehr als eine vergleichbare Wohnung im New Yorker Stadtteil Manhattan. Die Leute in San Francisco verdienen zwar recht gut, aber die Immobilienpreise sind in den letzten Jahren so stark gestiegen, dass sich selbst Anwälte oder Ärzte kaum noch eine Wohnung leisten können. Auch Candace wohnt hier nur vorübergehend. I'm a pet sitter. And I essentially live in other. Ich bin Hundesitterin und lebe meist in den Wohnungen anderer Leute. Meine Marktlücke ist, dass es Leuten, wenn sie verreisen, lieber ist, ich wohne bei ihnen zu Hause, als dass sie ihr Tier in eine Tierpension geben. Deshalb bevorzugen die meisten, dass ich den Tagesablauf ihres Tieres während ihrer Abwesenheit weiterführe. So they want me to actually stay in their home and just follow their animal's routine while they're gone. And so that's what most people prefer. Ich wechsle also einfach von Haus zu Haus. Der Übergang ist nahtlos. Living in my clients' homes essentially, and I just get booked back to back, and it's just seamless. And somehow it all. Irgendwie funktioniert es. I've been doing it for 2 years now. I haven't had a home. And seit 2 Jahren habe ich jetzt keine eigene Wohnung mehr. And who are your clients? I joke around that I have a lot of HPL clients. I call them high-powered lesbians and their dogs. Ich witzel immer, dass ich eine Menge HLL-Kunden habe. Hochleistungslesben. Sie gehören zu meinen besten Kunden und sind wahrscheinlich auch die größte Gruppe meiner Kunden. HPLs. And it's a term of endearment. But they're good clients. Now she's not my city. She's not my city anymore. They tied my hands, forced me to watch while she became what she's not. No, she's not my city anymore. No, she's not my city. Normalerweise spiele ich das nicht auf Ukulele. Candace, wo wohnst du eigentlich? Ich habe keine richtige eigene Wohnung. Hast du schon mal über Oakland nachgedacht? Ich passe auf die Haustiere von Leuten auf. Darum nehme ich auch keinen normalen Job an, weil ich bei meinen Kunden wohne. Das klingt himmlisch. Es ist okay. Nur ständig umzuziehen, das ist anstrengend. Wieso meintest du Oakland? Naja, wir mieten hier nur von Monat zu Monat, können also jeden Moment rausgeschmissen werden. Deshalb habe ich ein Lagerhaus in Oakland gemietet. Nur so für die Hinterhand also. Genau, zur Sicherheit. Und außerdem, gerade ist es so, dass alle Musiker nach Oakland ziehen. That's when I came here to Oakland and, you know, I moved into the ghetto basically. Ich bin hier in Oakland richtig ins Ghetto gezogen und habe dann jahrelang in Fabriketagen gewohnt. Ja, das ist auch Teil der Gentrifizierung. That's its own part of gentrification. Weiße Künstler, die gern in die einkommensschwacheren Viertel der Schwarzen und der Arbeiter ziehen. And then the artists will, you know, fix up the neighborhood, you know, whiten it up if you. Die dann aufwerten und wenn das Viertel sicher und weiß genug ist, dann kommen Leute mit Geld und verdrängen die Künstler. Sufficiently like safe and white, then the people with money come in and push the artist out. Diese Mechanismen funktionieren schon seit dem Goldrausch vor über 150 Jahren, der Hunderttausende von Menschen in die Bay Area und nach San Francisco lockte. Heute gibt es hier wieder einen Goldrausch. Die Goldnuggets von heute sind Apps und iPhones, die im Silicon Valley entwickelt werden. Das Silicon Valley explodiert förmlich. Da es aber am Fuße einer Halbinsel liegt, zwischen dem Ozean auf der einen Seite und der Bucht auf der anderen, ziehen viele IT-Arbeiter inzwischen 30 Meilen weiter nördlich in die Spitze der Halbinsel nach San Francisco. Wer es sich dort nicht mehr leisten kann, zieht 10 Meilen östlich nach Oakland oder noch weiter. Das ist die Bay Area. Ein Ballungsraum von 7 Millionen Menschen, der sich wie ein Kreisel immer schneller dreht und aus dem immer mehr Menschen rausfliegen. So it's this constantly evolving process that, you know, one way or another you're kind of a part of, whether you like it or not. Das ist ein fortlaufender Prozess, von dem man immer Teil ist, ob man nun will oder nicht. Und seit Twitter hierher gezogen ist, ist es noch brutaler. Twitter moved in this last year, has been just brutal in the Bay Area. It's just insane. Twitter, Twitter me, Facebook, Facebook me. Hey girl, did you tag me in that pic? Silicone, Silicon Valley, Silicone, Silicon Valley. Hey girl, did you get that eviction notice? Google, Google, apps, apps, Google, Google, apps, apps, gringa, gringa, apps, apps. I just wanna be white. Im Süden von San Francisco liegt die Stanford University. Hier schlägt das Herz des Silicon Valley. Viele Gründer der großen Internetkonzerne haben hier studiert und ihre Firmen gegründet. Google, Yahoo, Hewlett-Packard etc. Ich treffe Fred Turner, Professor für Kommunikation an der Stanford University. So, within a couple of miles of the Stanford campus where we're sitting, you have some of the very most important developments in both the technical. Im Umkreis von wenigen Meilen um den Stanford Campus hier herum haben einige der wichtigsten Entwicklungen sowohl in der Welt der Hochtechnologie als auch im Bereich der Gegenkultur stattgefunden. When the tech culture was being born here in the 70s, 60s, the counterculture was flourishing all up and down this peninsula. Als die Hochtechnologie hier in den 60ern, 70ern entstand, blühte auf der Halbinsel die Gegenkultur. Die Leute, die tagsüber programmiert haben, waren abends auch in der Gegenkultur unterwegs. And, you know, deshalb findet man die Werte der Gegenkultur auch in der Technologiekultur. Those were not separate social worlds. And so the values of the counterculture came to permeate the tech culture. Gegenkultur, das waren damals die Hippies, die sich in Kommunen zusammenschlossen und LSD nahmen. Wenn es heute noch eine Gegenkultur in der Bay Area gibt, dann findet man sie am ehesten in Oakland, sagt zumindest Noah. We've been through a lot here. You know, the Bay Area has a long-standing history of being a place of social and political change. Wir haben hier einiges hinter uns. Die Bay Area hat eine lange Geschichte als Ort sozialer und politischer Umbrüche. In Oakland haben sich die Black Panther gegründet. The communities and people of color here in Oakland are. Die schwarzen Communities in Oakland haben eine viel bessere Bildung und sind sich ihrer Beziehung zur Gesellschaft viel bewusster als an vielen anderen Orten. They're more willing to be vocal. Sie verschaffen sich Gehör, machen Hip-Hop oder Spoken Poetry, um ihr Anliegen zu thematisieren. Doing Hip-Hop and Spoken Word Poetry that just speaks directly to the issues. What? Welcome to the Bay. Duke the Boss Man, Chief Manny. In the building. Got my cousin Taharka in the building. So now we're gonna go upstairs to where we could actually start the interview. Lass uns hochgehen, um das Interview zu machen. And then drop some shit. Hey Jim, do we have any music loaded up? Hey Jim, haben wir Musik am Start? Meinst du den aktuellen Kram? New stuff or old, like current? Awesome. Do the boss man, this is a G. Talking post-apocalyptic, can't see where I'm coming from, I'm fogging up your vision. Even if you got it, still caught drinking, more bars than a prison. Think before you speak or even thought another sentence. Are you playing live together? Wir haben ein paar richtig lustige Konzerte gespielt. Wir haben eine Menge richtig lustige Konzerte gespielt. Jedenfalls waren die High Decibels eine Band, mit der das Live-Spielen immer Laune gemacht hat. Darum ging's. We're all around. I don't know. But, anyways. Yeah, but High Decibels was a fun live band. And that was it. We didn't do any music at that point. Duke the Bossman stammt aus East Oakland, dem härtesten Viertel der Stadt. Er ist eigentlich Rapper, aber auch als Spoken Poetry Künstler sehr aktiv. Born and raised in East Oakland, California. Geboren und aufgewachsen bin ich in East Oakland, Kalifornien. Rebelled vigorously against their false education. Ich bin ein Produkt des öffentlichen Schulsystems mit seinen verlogenen Inhalten und Unwahrheiten. And educated myself with art. In Oakland und der Bay Area machen wir unser eigenes Ding und machen auf uns aufmerksam und verbreiten unsere Message. Through our music and our poems and our words and our songs. You're quite frustrated about the school system, aren't you? The schools are built by the same people that build the prison. Die Schulen und Gefängnisse, das ist ein und dasselbe System. It's a funnel system. Die Lehrer sind einfach nicht an der Entwicklung der Jugendlichen interessiert, die ohne Eltern oder jede Familienstruktur aufwachsen. Emotional and fundamental growth of the youth. The youth that don't have parents or a family structure. Und deshalb suchen die Jugendlichen auf der Straße nach jeder Form von Anerkennung, die sie kriegen können. Und die kommt für gewöhnlich von den Drogenhändlern und den Killern. Die kommt sicher nicht von irgendeinem coolen schwarzen Typen mit Uni-Abschluss, der Zeugnisse an der Wand hat. Der will nämlich nicht die Hand ausstrecken, weil er, nun, weil er Angst hat, man wird ihm das Label Ghetto anhängen. Es ist ein kaputtes System, komplett marode. Dabei besitzt diese sehr kleine Stadt einen ganzen Haufen Geld. Hey Birds. Hey Hühner. Jetzt quäle ich sie, weil ich pfeife, aber es kein Futter gibt. See, I'm torturing them now. I'm whistling, but no food's coming out of me. Louis zeigt mir seine Hühner. Er wohnt mit seiner Frau in einem kleinen Haus mit Garten. Louis hat Computerwissenschaft an der Berkeley University studiert, der zweiten Elite-Universität in der Bay Area nördlich von Oakland. And you're doing your own beer? Yeah, we got a hop garden right here. Ja, wir haben einen richtigen Hopfengarten hier. Das hier ist Chinook Hopfen. This one is a Chinook hop. It's got this kind of feathery look to it. Der sieht so ein bisschen federig aus. That one I believe is Hallertau. Das hier ist, glaube ich, Hallertau. Which I think is a Czech hop. Und das, dem geht's nicht so richtig gut. This little guy's not doing so well. Is Cascade. And over there is Columbus. Nach dem Studium kaufte sich Louis das Haus in der Nähe von Berkeley, genauer gesagt in North Oakland, in einer Gegend, die damals noch als gefährlich galt. I mean, you know, I graduated high school in 99, right? So at that time it was sort of at the peak of the original dot-com. Als ich 99 mit der Schule fertig war, war der erste Internetboom gerade auf seinem Höhepunkt. And I'm just seeing all these like, you know, 25-year-olds in my neighborhood. Ich sah in meinem Viertel diese ganzen 25-Jährigen, die sich zur Ruhe setzten und Ferraris fuhren. Ich dachte mir, that's what I want to do. I want to retire when I'm 25, you know. Will mich auch mit 25 zur Ruhe setzen. Als ich dann halb mit der Uni durch war, platzte die Blase und ich dachte, all right, this isn't really gonna happen. Wird wohl doch nichts. So, you know, it's war doch wohl mehr so eine Art Rockstar-Traum. I mean, that was almost like a rockstar dream. Keine Ahnung, wie realistisch das wirklich you know, like, ist. Aber um mich herum passiert es ja. Seeing it happening all around me, so maybe it is, you know. Auf den ersten Internetboom folgte der zweite. Und ein Platzen der Blase ist bisher noch nicht in Sicht. Mit einem Universitätsabschluss aus Stanford oder Berkeley kann man sich als Informatiker in der Bay Area eigentlich den Job aussuchen. Cyrus und Joe, zwei Freunde von Louis, arbeiten in Startups. Neben ihren Jobs basteln die drei zusammen an elektronischer Musik. We're all actually sort of in the technology kind of world, you know. I actually met Louis at Meyer Sound. Wir sind ja alle irgendwie in der Technologiewelt unterwegs. Louis habe ich bei Meyer Sound kennengelernt. Das ist weltweit so ziemlich die Nummer 1 in Sachen Soundsysteme mit Sitz in Berkeley. Die Bay Area ist für Leute, die Bock auf neue Technologien haben. Einfach genau ihr Ding, verstehst du? Das Leben hier ist zwar teuer, aber wir verdienen alle genug, um Zeit und Geld in unser Hobby zu stecken. Musik ist unsere Leidenschaft, definitiv. Und in der Bay Area gibt es viele Künstler und talentierte Leute, die einen inspirieren. The Bay Area is a good reflection of American society. Die Bay Area ist ein gutes Spiegelbild der amerikanischen Gesellschaft. I mean, the inequality is die Ungleichheit ist wesentlich offensichtlicher als jemals zuvor. More apparent than it has ever been. You know, one of the things that I think the US allows and tolerates to zu meiner großen Schande toleriert die US-Regierung Armut auf Hungerniveau. It tolerates starvation level poverty. the whole Occupy movement. Für viele Leute war die Occupy-Bewegung in dieser Hinsicht ein echter Weckruf. It was a really wake-up call for a lot of people, I think. There are parts of the United States that are easily third world countries. Es gibt Gegenden in den USA, die genauso gut in der dritten Welt liegen könnten. You know, and that's shameful. Dafür gibt es in unserem Land keine Entschuldigung. There's no excuse for that in our country. The distribution of wealth is. Die Verteilung des Wohlstands macht einen echt wütend. It's infuriating. It's disgusting. Oakland specifically is known to be the trendsetters of the independent game, period. Oakland ist bekannt dafür, Vorreiter beim politischen Widerstand zu sein. Anything, like we always do the shit ourselves. Ich meine, guck dir an, was hier nach dem Tod von Oscar Grant los war. I mean, look at what happened after hier gab es Aufstände wie sonst nirgendwo im Land. Right here. Als Polizisten Trayvon Martin in Florida erschossen, gab es dort keine Aufstände, keine Straßenbarrikaden. Aber wir haben protestiert. We took notice. Nicht, dass das irgendwas ändern würde, aber zumindest war es in den Nachrichten. We get angry. We organize. We make shit happen. It's not like it's gonna change anything, but at least we make the move. Der Tod des jungen Schwarzen Oscar Grant versetzte Oakland 2009 in einen Schockzustand. In Handyfilmen, die auf YouTube millionenfach angeschaut wurden, sah es wie eine Exekution aus. In der Folge kam es zu gewalttätigen Straßenschlachten. Von Trayvon Martin in Florida bis zu Michael Brown in Ferguson. Das Muster von Polizeigewalt gegen Schwarze wiederholt sich stets von Neuem. Über die letzten Stunden von Oscar Grant gibt es inzwischen sogar einen Spielfilm. Seen the movie they made about the Oscar Grant shooting? I will never ever watch that movie. I saw the shit, then the motherfucker got murdered in front of hell of people. Den Film werde ich mir auf keinen Fall ansehen. Ich habe den Scheiß auf YouTube gesehen und der Junge wurde einfach ermordet vor den Augen der Leute. There was no justice. So until justice, there will be no peace. Period. Aber ohne Gerechtigkeit kein Frieden. Punkt. Ich sage jetzt nicht, dass ich derjenige wäre, der Sachen anzünden oder Fenster einschmeißen würde. Schon gar nicht von meiner eigenen Haustür. All the motherfuckers that was doing that wasn't even from here. And I want to bring notice to that shit too. All them people and you motherfuckers that keep coming to my city. Die ganzen Arschlöcher, die das gemacht haben, waren nicht mal von hier. Das muss auch mal gesagt werden. Die ganzen Anarchisten aus Oregon mit ihren Treuhandfonds. With your mask on, come to Oakland again and start breaking my windows. Don't come do that. In San Francisco sind die Proteste gegen die steigenden Mieten friedlicher. Zwangsräumungen von Wohnungen haben in den letzten Jahren stark zugenommen und werden von vielen Stadtbewohnern wie Candace, den zuziehenden Mitarbeitern der IT-Unternehmen zugeschrieben. Again, I keep saying this, I'm not against technology at all. I use technology to make video, to record. Ich habe überhaupt kein Problem mit neuen Technologien. Ich benutze Technologie jeden Tag, aber ich bin dagegen, dass die Stadtverwaltung sich vor den großen Technologieunternehmen duckt, auf Kosten anderer, die dadurch in dieser Stadt kulturell und ökonomisch ausgegrenzt werden. To tech corporations at the expense of others being shut out economically and culturally from this. Die Tech-Firmen leisten nicht ihren vollen Beitrag, bekommen Steuervergünstigungen, Subventionen und so weiter. The tech companies aren't being forced to pull their full weight. You know, they have tax breaks, there's tax subsidies. The whole, you know, Google bus issue is about. Das zeigt sich auch bei den Google-Bussen. They're not really investing into public transportation for this city. It's kind Sie of investieren an ja nicht in den öffentlichen Nahverkehr. Es ist ein elitäres System. I'm on that Google bus, eating sushi at the drive-thru. Super happy that I didn't take that job at Yahoo. I'm on that Google bus, you're on Bart. I'm smelling sweet success, you smelling farts. Die sogenannten Google-Busse machen aus San Francisco einen Pendler vor Ort des Silicon Valley. Damit die Informationsarbeiter alle Vorzüge des Lebens in einer Metropole wie San Francisco genießen können, werden sie in luxuriösen Bussen mit Wi-Fi und Frühstück zur Arbeit gefahren. Für die Leute aus San Francisco sind diese Busse zum Symbol der Verdrängung geworden. Der öffentliche Nahverkehr wird zu einem Zweiklassensystem. So it's really interesting, but you know, we still get by. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Wir sind Künstler. Wir sind die Gegenkultur. Wir bilden Gemeinschaft. We figure it out. We build community. We help each other out. Wir finden andere Wege zu leben, bauen Gemüse im Hinterhof. I mean, me personally, like, I'm lucky enough to be fairly successful. Ich habe Glück, dass ich als Künstler einigermaßen erfolgreich bin. I've worked really hard to get where I'm at, and it's a daily struggle to get by. It's really not easy. Auch die Sharing Economy ist eine Erfindung aus der Bay Area. Sie ermöglicht es Leuten, ziemlich problemlos und ohne große Bürokratie ein Zimmer zu vermieten oder zum Beispiel als Taxifahrer zusätzlich Geld zu verdienen. Als wir uns nach Häusern zum Kauf umgesehen haben, wollten wir auf jeden Fall etwas, das man auch zum Teil vermieten kann. Einfach um die Lebenshaltungskosten quer zu finanzieren. Mir waren Untermieter eigentlich nicht so recht. Aber meine Frau Ginger hat mal in der Immobilienverwaltung gearbeitet und kannte das. Es stellte sich aber raus, dass von den Airbnb-Gästen ja eh keiner lang genug bleibt, um das hier als Zuhause zu begreifen. Wir haben also immer noch das Gefühl, dass das hier unser Eigentum ist. Und gleichzeitig sind wir auch gerne Gastgeber. Wir nehmen also ein bisschen Miete ein, ohne gleich unser Zuhause abzutreten. Sharing rooms with people. I think the sharing economy in lots of industries is a peculiar beast. On the one hand, it offers new opportunities to people to use their free time to make money. Die Sharing Economy ist eine merkwürdige Angelegenheit. Auf der einen Seite bietet sie Leuten neue Möglichkeiten, in ihrer Freizeit Geld zu verdienen. On the other hand, to work at all, it requires subsidy. Auf der anderen Seite muss Kapital vorhanden sein, damit es funktioniert. You have to have enough already. For example, to be an Uber, the car service, you have to already have a car. Um bei Uber, dem Taxi-Service, mitzumachen, braucht man ein Auto. Und um ein Airbnb-Gastgeber zu sein, muss man ein Apartment mit einem zusätzlichen Zimmer haben. It's a very mixed bag. When you go to informal systems, jede Bürokratie außen vorzulassen, klingt erstmal befreiend. Aber es führt teilweise dazu, Vorurteile sogar noch zu verstärken. Reinvigorate prejudice. It's the weirdest phenomenon. So on the communes of the 1960s, in den 60er Jahren sagte man, Schluss mit Bürokratie. Wir sind hier einfach cool. Well, who's cool? People like us. Well, what does it mean to be like us? Well, it means to be white. It means to be young. It means to be wealthy. Leute, die jung sind, weiß und reich. Und plötzlich gibt es da ethnische und soziale Ausgrenzungen, über die man nur schwer sprechen kann. Es gibt weder eine Sprache noch eine Technologie für die gerechte Verteilung von Ressourcen. It's about money and it's about greed that's displacing people and causing the city to just suddenly. Es geht um Geld und um Gier, die dafür sorgen, dass Menschen entwurzelt werden und dadurch wird die Stadt plötzlich. Naja, im Grunde verliert sie Herz und Seele. Essentially, the city's like losing its heart and soul right in front of us as we speak. I mean, what makes this place so culture rich is disappearing. And it's jetzt gerade, in diesem Moment, was die Stadt kulturell so reich macht, verschwindet, obwohl es schon immer der Grund war, warum die Leute hierher wollten. Es verschwindet einfach vor unseren Augen. Like I said, it's like vanishing before our eyes. I mean, you know, I meet these guys all the time. Like they come to my parties. They're fans of my music. We go to Burning Man together. Ich kenne diese Typen. Sie kommen auf meine Partys. Die mögen meine Musik. Wir fahren zusammen zum Burning Man. Neulich war ich in einem Camp mit größtenteils Tech-Industrieleuten. The best reception, you know, the most enthusiastic support for ja, und von denen kriege ich die beste Unterstützung. People came home and bought my albums online the next day. Well, yeah, I would say Wizard Fist was always a very abstract concept until it was like, we have a gig now at Burning Man. Wizard Fist war immer ein ziemlich abstraktes Konzept, bis es irgendwann hieß, wir haben jetzt ein Konzert beim Burning Man, wo ich immer schon mal spielen wollte. Das hat den Stein ins Rollen gebracht. Wir haben Gig, Bühne und Anlage. Aber was machen wir als Wizard Fist dann eigentlich auf der Bühne? Naja, der Name transportierte ja schon mal eine gewisse Ästhetik. Natürlich brauchen wir Zaubererhüte. Und ich habe ja schon so einen Zaubererbart. Naja, eigentlich ziemlich bescheuert. It's silly and fun. Silly and mystical is kind of the vibe we're looking for. Yeah, just like the whole idea of Wizard Fist and like dressing up and doing all this weird shit is like, that's like that's so Burning Man, you know? Like Idee bei Wizard Fist und dem ganzen Verkleiden und so ist, dass es einfach total zu Burning Man passt. Jeder dort trägt ein Kostüm oder macht irgendetwas Verrücktes. You know what Burning Man is? It's like, we're talking about the DIY community and that kind of thing. Burning Man's like the DIY community entertaining itself. Weißt du, was Burning Man ist? Burning Man ist die totale Selbstbespaßung der Do-It-Yourself-Gemeinde, ohne von außen bespaßt zu werden. Yeah, that's definitely... Of like all the different aspects of like the DIY community. So the Burning Man Festival got started actually way back in the 1980s, 1986. 1986 verbrannte ein Künstler namens Larry Harvey am Strand in der Nähe von San Francisco eine hölzerne Figur und startete so das Burning Man Festival. Each year he did it again and each year the crowd that came got bigger. Er machte das jedes Jahr wieder und es wurden immer mehr Leute, bis die Stadtverwaltung meinte, hey, you know, you can't have hundreds of people burning a man on the beach. Er hat sich dann mit einer Künstlertruppe zusammengetan und sie verlegten die Sache in die Black Rock Wüste in Nevada. They went out into the desert, the Black Rock Desert of Nevada, which is a very difficult place. I mean, it's really dusty, really hot, middle of nowhere. Die Leute fahren also da raus in die Wüste und zeichnen eine Linie in den Sand. Dann springen sie darüber und lassen die Regeln, die im normalen Leben gelten, hinter sich zurück. And they jump over the line. And when they jump over the line, the rules that apply in regular life no longer apply. Yeah, I mean, you can't really understate the value of Burning Man in all of this. Man kann die Bedeutung von Burning Man überhaupt nicht hoch genug einschätzen. Burning Man es hat einen riesigen kulturellen Einfluss. Was is a huge cultural influence on everything. You know, at Burning Man, you make art not just to make art. Beim Burning Man geht es nicht allein darum, Kunst zu erschaffen. Am Ende wird ja ohnehin alles verbrannt, sondern darum, sich selbst etwas zu verändern. Man beschenkt sich also gegenseitig. Wenn du da draußen in der Wüste bist und vielleicht auf psychedelischen Drogen, dann willst du keine laute, nervtötende Musik hören wie im Club. Du brauchst Musik, die zu diesem Gefühl in der Wüste unter den Sternen passt. It's interesting, you know, it's a place where there's not supposed to be any money. But in fact, if you don't have any money, it's very difficult to go to Burning Man. Es ist ein Ort, an dem es eigentlich kein Geld geben soll. Aber ohne Geld kommt man nur sehr schwer zum Burning Man. Alle strengen sich unheimlich an, kreativ und frei zu sein. Das ähnelt schon sehr der Art, wie Unternehmer im Silicon Valley arbeiten. That entrepreneurs in Silicon Valley work to be creative and free. I think those things are really closely tied. The main thing that Burning Man is different than any other festival in the world is that there's no buying, selling. Burning Man ist das einzige Festival, bei dem Kaufen und Verkaufen auf dem Gelände nicht erlaubt ist. That's why Burning Man is what it is. It's radical self-reliance. Es geht um radikale Eigenständigkeit. Man muss alles mitbringen, was man braucht, und lässt nichts zurück. So you pack it in, you pack it out. It's one of the things we say. Nicht nur beim Burning Man Festival geht es um Selbstorganisation. Die Techies stehen für eine Generation, die alles um sich herum selbst erschaffen will. Die eigene Energieversorgung, das eigene Essen und das eigene Bier. When I was really young, beer around here was pretty lame. Früher war das Bier hier in der Gegend ziemlich fad. Dann sah man plötzlich überall diese kleinen Brauereien aufmachen, so nach dem Motto, hier gibt es netteres Bier von diesen Jungs, die ihre eigene Firma gegründet haben. Kurze Zeit später fingen die Leute an, es zu Hause selbst auszuprobieren. Jetzt wissen sie, wie gutes Bier schmeckt und brauen es selbst. They got a taste for good beer and then started looking into like doing it themselves. Wenn du gutes Bier magst, kannst du es dir eigentlich auch selber brauen. Man darf nicht vergessen, dass mit dem ganzen Technikboom in der Bay Area enorm viel Geld in die Region floss. Ohne die Mittel dafür kannst du diese Do-It-Yourself-Geschichte einfach nicht betreiben. Die Leute im Ghetto brauen halt kein eigenes Bier. Aber die amüsieren sich auch auf ihrer. Ja, klar, absolut. Aber diese Do-It-Yourself-Sache, da braucht man halt Geld für. Ich kannte die Brau-Community hier in der Gegend gar nicht. Aber als ich beim Burning Man war, habe ich 3 oder 4 Fässchen Hausbräu mitgenommen. Und dann sind wir dahin, wo noch andere Brauer sein sollten. Die hatten da so eine Art Kneipe, so mit richtiger Tür im Zelt. Ich klopf so, Fenster geht auf und der Typ, what's the password? Und ich so, ich habe ein Fässchen grünes Bier dabei. Sofort macht er die Tür auf. Das war der Hammer. That was awesome. That is one of two. Dear God, I got a couple questions for you. Tell me why I see a liquor store every corner. Babies having babies and they got guns on them. So you know who trying to put the cuffs on them. Why is it you can find any drug on every curb? I'm talking about from the ghetto to the suburbs. I'm burning up herb, my racing Danica Patrick. Street scandalous. Tell me how I'm supposed to handle. Man, my music drive just come from basically living on this battlefield my whole life. Oakland is like a big battlefield. Where I come from, they call it Baby Iraq. Alter, im Grunde lebe ich schon mein ganzes Leben auf diesem Schlachtfeld. You got a bunch of babies having babies. Oakland ist wie ein großes Schlachtfeld. Kids killing das, wo ich herkomme, nennen sie Baby Irak. Haufen Babys, die Babys kriegen und Kids, die Kids abknallen. Einfach nur sinnlos, verstehst du? Hier draußen in der Bay Area ziehen sich eine Menge Kids einfach gegenseitig groß oder wachsen im Heim auf. Aber nicht nur in Oakland, das ist in jedem Ghetto so in Amerika. Weißt du, was ich meine? It's not just Oakland, it's every ghetto over America, you know what I'm saying? So we're subjected to the lowest possible quality. Wir müssen uns mit einem absoluten Mindestmaß an Lebensqualität begnügen. Und damit klarkommen. Wir sind gezwungen, mit dem Schlechtesten vom Schlechten klarzukommen. Da wird gegenüber der Polizeiwache ein Haus ausgeraubt und es dauert 3 Wochen, bis die Polizei aufkreuzt. Ich meine ja nur. Außer sinnloser Gewalt. Es ist das Einzige, das immer für sie da ist. Egal wie alt du bist, immer heißt es, hey, komm schon, mach mit. No matter how old you are. She's like, hey, come on, join in. There's definitely like a lot of like this neighborhood is a perfect example of like it's sort of on the edge. Dieses Viertel hier ist das perfekte Beispiel für ein Stadtviertel kurz vor dem Umbruch. Gestern Abend habe ich einen Streit gehört, Rumgebrülle und dann irgendwann Schüsse. Dann kein Gebrüll mehr, aber auch sonst keine Schreie. Ich glaube, da hat einer aus Wut einfach in die Luft geballert. Eine Zeit lang war das eine richtig heftige Gegend, aber peu à peu wird es irgendwie verdrängt. Die Verbrechensrate sinkt in bestimmten Gebieten massiv. East Oakland aber wird sich niemals ändern. Ich vergesse immer, wie riesig das ist. Ich meine, du willst zur 100 und irgendwas Straße und es geht bei 1 los. Aber dieses Viertel hier, das wird eines Tages irgendwann sicher ziemlich frei von Kriminalität sein. Das fängt schon an. I don't think that's changing too much, but this neighborhood, eventually, one day, this will be like fairly crime-free, I believe. It's starting to happen. It's actually safer to be a white person in the ghetto than it is to be a black person. Als Weißer bist du im Ghetto sicherer als ein Schwarzer, weil das Justizsystem rassistisch ist. Wenn ein Schwarzer einen anderen Schwarzen ermordet, ist es nicht das Gleiche, als wenn ein Schwarzer einen Weißen ermordet. The penalties for a black person killing another black person are not the same as a black person killing a white person. Schwarze bringen sich im Ghetto dauernd um, aber wenn ein Weißer umgebracht wird, dann ist es ein Problem. But you know, when a white person gets killed, then it's a big deal. It's a big problem. Welcome to First Friday. This is a free event. Have you ever had to struggle? Not no tug of war type struggle. Es ist First Friday in Oakland. Einmal im Monat treffen sich hier Musiker und Straßenkünstler, um auf sich aufmerksam zu machen. Duke trägt einen seiner Poems vor. Es geht darum um die Gewalt, die er als Jugendlicher in East Oakland erlebt hat. When I was 16, I had to say goodbye for the last time to 11 different people in a 6-month time period. Die Tattoos auf seinem Arm erzählen davon. Cottage cheese and liver. This is tattoos on my arm. I call it the dead sleeve scrolls. And this is one of the first tattoos I ever got. I can't show you the whole thing because the shirt's too small. Ich nenne die Tattoos auf meinem Arm das Ärmelverzeichnis der Toten. Das hier ist eines meiner ersten Tattoos. Da steht, the good die young, so the great must last. So the great must last. And I couldn't get it finished. The T on last isn't crossed. Der Querstrich auf dem T bei last fehlt. Mein Cousin hat es mir an meinem 19. Geburtstag gemacht. Danach bin ich zum National Poetry Slam. He was gonna finish it when I got back and then he got murdered. Er wollte es fertig machen, wenn ich zurückkomme. Und dann wurde er umgebracht. And then this is for my cousin $1 million. Rest in peace. It says drug, traffic and paper plates. It's hard to leave, but it's hard to stay. Und das hier vorne ist ein Filmzitat aus Departed. I don't want to be a product of my environment. I want my environment to be a product of me, and I got that from my little sister that got murdered. Das habe ich von meiner kleinen Schwester, die ebenfalls ermordet wurde. And I mean, it. That's what burns in my soul is like senseless killings. My little sister got murdered. She was 15 years old. She got shot to shit for nothing. Sie war 15, wurde einfach abgeknallt. Obwohl sie nichts damit zu tun hatte. She ain't had nothing to do with nothing at all. I remember when they told me the news. It was a struggle to believe. I kept telling myself that this couldn't be true. I mean, all of the losses I've been through, I never thought in a million years that it would ever be you, Punkin. And I haven't seen Anthony or David in a minute. But when I did, their eyes were bloodshot. From crying tears of a big brother's worst fears. No chips, they got boulders on their shoulders. And they say my little sister Punkin was a soldier and she held on to the hospital. You can't tell me that I'm not living in a war zone when 15 and 17 year old girls get murdered. It's nearly impossible to think logical like. There are lots of things that can be preserved in alcohol, but hope isn't one of them. You know what I mean? Like, that's the type of shit that really hurts. That's the type of shit that I want to bring the light. Dieser Scheißdreck tut richtig weh. Es geht hier nicht einfach um tolle Musik. You know, yes, great music, dope ass beats, more bass, 808s, live, electric guitar, yes, but like I'm not down with just ignoring and being okay with the senseless violence. Ich kann diese sinnlose Gewalt einfach nicht akzeptieren. That's some shit that I just can't. I can't ignore. I can't let go. Trying to deal with it, trying to heal with it, trying not to pick up the scabs. Nicht am Schorf zu kratzen, bis es sich entzündet. So that it gets infected. Manchmal habe ich das Gefühl, die Leute in der Bay Area haben so eine Art obsessives Verhältnis zum Zerstören und wieder neu aufbauen. Vielleicht kommt das ja noch vom großen Erdbeben 1906. Als San Francisco fast vollkommen zerstört wurde. Heute sehen sich viele erfolgreiche Internetunternehmen als kreative Zerstörer. Denn es geht ihnen nicht nur um Veränderung, sondern um die Abschaffung des alten Systems zugunsten eines neuen. It is interesting. I think there's a lot of industries that kind of need some disruption. You know, like the taxi industry is a good example of one. Es gibt eine Menge Industriezweige, die Disruption nötig hätten. Zum Beispiel die Taxiindustrie. It's highly regulated. You have to get this taxi medallion. Komplett durchreguliert. Um lizenzierter Taxifahrer zu werden, brauchst du eine Plakette. There are fewer medallions than there is demand for cabs, so they end up being incredibly expensive. Aber es gibt weniger Plaketten als nachgefragt werden. Deshalb sind die inzwischen mega teuer. I think if you imagine yourself as a disruptor, then you don't have to imagine yourself as a responsible builder. Wenn man sich als disruptiver Unternehmer begreift, dann geht es eben nicht um verantwortungsvolles Handeln. You don't have to imagine yourself as a member, as a citizen, as an equal. Man begreift sich nicht als Bürger unter seinesgleichen. You're the disruptor. Dann lautet der Auftrag, für Disruption zu sorgen, zu zerstören, egal zu welchem Preis. Es ist nicht das Ziel, sich am Aufbau des Landes, der Gemeinde oder der Infrastruktur zu beteiligen, die dir dein Leben im Grunde erst ermöglicht hat. I think it's a matter of how you imagine yourself. You know, it's one of those systems where like maybe it was a good idea in theory, but those kinds of things often breed corruption. Vielleicht war dieses System in der Theorie mal gut, Aber sowas ist oft Nährboden für Korruption, so nach dem Motto. Yeah, we won't release any more to make sure you guys can keep a hold on the market here. You know, there's all kinds of that kind of stuff. Deshalb sag ich, manchmal braucht es Disruption. So, I mean, sometimes you need some disruption. Unfortunately, there's casualties of it often, you know. Und glücklicherweise verlieren dabei Leute auch ihren Job. Some people are going to be out of a job and everything. And this is where disruption as an ideology is such a problem. Darum ist Disruption als Ideologie so ein Problem. It makes it very difficult to build continuity and community. Sie verhindert Kontinuität und Gemeinschaft aufzubauen. An egalitarian kind of society. Oder eine gleichberechtigte Gesellschaft. Technologies can just as easily reinforce social divisions as break them down. Technologie kann soziale Spaltungen verstärken oder überwinden. Es bestand lange der Mythos, dass disruptive Technologien die Gesellschaft umkrempeln und alte Hierarchien niederreißen würden. Aber sie können sie genauso gut verstärken. That's not true necessarily. You know, they may very well reinforce them. Crazy fucking hipsters. They don't come from that. All they see is like, you know, I've had conversations with hipsters. Die Hipster kennen das alles nicht. Ich habe mich mit Hipstern unterhalten. Die sagen dann, naja, wieso änderst du das nicht? They try to say, you know, well, why don't you just do something about it? Why don't you just change it? Warum gehst du nicht einfach raus und machst was anderes? Und dann versuch dich mal mit diesen Kids zu unterhalten. Die verstehen gar nicht, worum es geht. You know, why don't you just go out and do something else. And it's like, you try having that conversation with one of these kids, they don't understand that. Kaum ein Ort in den Staaten scheint innerlich so zerrissen zu sein wie die Bay Area. Hier wird die Zukunft entworfen. Und gleichzeitig schießen sich Kinder gegenseitig ab. Zwei der weltweit begehrtesten Universitäten gibt es hier, während die öffentlichen Schulen verwahrlosen. Und im Silicon Valley versammeln sich einige der reichsten Unternehmen der Welt. Doch in den ärmeren Gegenden der Bucht, nur wenige Meilen entfernt, kommt kaum etwas davon an. I guess Oakland is number two as far as the most dangerous city, dangerous cities in the country. Yeah, I mean, there's shootings every day. Every day there's gunshots. I live in a neighborhood where there's gunshots every day. There's car accidents every day. Oakland ist die zweitgefährlichste Stadt der USA. Jeden Tag gibt es Schießereien. Vor ein paar Monaten wurde in unser Haus eingebrochen. Mein Schwager wurde niedergeschlagen, gefesselt und verprügelt. Das passiert jeden Tag. Das ist unsere Realität. But I refuse to run away from it. You know, I mean, I love my city. We should be better. We should be getting the resources we need so that people don't have to go out and shoot, rob, steal and kill. It's what people are being forced to do. Like, you, if your back is against the wall, you can only act out of desperation. And these are a lot of desperate people. There's a lot of desperate people. Aber ich weigere mich davor wegzulaufen. Wir sollten bekommen, was wir brauchen, damit Leute nicht rausgehen müssen und rumballern, andere ausrauben, bestehlen und töten. Wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, agierst du nur noch aus Verzweiflung. Und es gibt hier eine Menge verzweifelter Menschen. A lot of kids I teach are early on to drugs. You know what I mean? Their brains aren't developed, their bodies aren't developing from the food, their brains aren't developing because they're doing drugs and drinking early at an early age. Can we get the fucking fast food out of my neighborhood? Can we get some good restaurants that are affordable? Können wir die Fastfood-Ketten mal endlich aus dem Viertel schmeißen? That are owned by people of the community and not a bunch of McDonald's owned by somebody that lives in Hollywood. Können wir mal ein paar bezahlbare Restaurants bekommen? Das System ist total kaputt. Es muss dringend repariert werden. I mean, there's something in the system that's broken. There's something that needs to be fixed. And I mean, it's a lot of shit. My personal philosophy is that for the world to change, people have to change. Wenn die Welt sich ändern soll, müssen die Menschen sich ändern. Einfach ein anderes politisches oder ökonomisches System zu installieren, wird überhaupt nichts bringen, solange sich nichts in den Herzen und Köpfen der Menschen verändert. Interact with the world in the way that they view themselves. My sense is that the working conditions of musicians, which have always been pretty rough and pretty precarious, are becoming the working conditions of all of us. Ich fürchte, die Arbeitsbedingungen von Musikern, die ja schon immer ziemlich hart und prekär waren, werden zu unser aller Lebensbedingungen. In some ways that looks very attractive. Was in mancher Hinsicht vielleicht erstmal ganz attraktiv erscheint. You think to yourself, wow, maybe I can be as creative and as free as Jimi Hendrix. But in point of fact, it's not that easy. Aber so einfach ist das nicht. Burning Man ist bloß eine Woche im Jahr. Burning Man is just one week a year. Die restlichen 51 Wochen arbeitet man in irgendeiner Firma. The other 51 weeks you're working in somebody's company. And the way that that happens, you know, is through art and music and media. Wir haben die Werkzeuge in unserer Hand. Wir brauchen keine Erlaubnis von irgendwelchen Firmen. Jeder kann sich mitteilen. Wir haben die Mittel, um Menschen zu erreichen, um Einfluss auf ihr Denken zu nehmen. And so we have the tools to reach people and to change the way they think and the way that they view the world. Das ist aus meiner Sicht die einzige Chance, etwas zu bewegen. Und es fängt ja auch langsam an. And you see it happening. And that tension between the dream of being Jimi Hendrix and waking up every morning to work. Und diese Spannung zwischen dem Traum, Jimi Hendrix sein zu wollen, und jeden Morgen aufzustehen, um bei Apple oder einer anderen Firma zu arbeiten, das ist eine Spannung, die dem Silicon Valley zu schaffen macht. Is a tension that plagues Silicon Valley. Und vielen von uns auch zu schaffen machen wird. And it's one that I think will come to plague many of us elsewhere. The thought of the words, "I'm sorry for your loss," breaching the sound barrier, shatters insecurities like a bullet against the windshield. Losing your daughter is not like losing your car keys. This is not your seed you surrendered back to the earth. So what are you supposed to say to a mother who buried her only daughter? You say nothing. You let your eyes tell her you'd give your tomorrow for punkin' today. You hold her hands so she knows she didn't have to bear this burden by herself. Embrace her like she's her daughter. Tell yourself, punkin' wore her mother's smile well. Remember it. Hold on to it so it won't ever be a struggle to never let go. Bay Area Disrupted. Feature von Andreas Bick. Mit Duke the Bossman, Candace Roberts, Noah Lusion, Louis Ames, Fred Turner und anderen. Sowie Robert Quistek, Frederik Hahn, Axel Wandke, Konstantin von Jascheroff, Benjamin Kramme, Robert Frank, Inka Löwendorf. Realisation und Komposition Andreas Bick. Redaktion Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2014.